ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Hallo? Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon und mit Kriminalhörspiel-Klassiker-Highlights aus den Funkarchiven. Es ist Weihnachten, die Zeit der Liebe und Geborgenheit. Und wenn der Festtagstrubel pausiert oder gerade abflaut, dann finden Sie zu sich und kommen zu den Dingen, die Sie im fast abgelaufenen Jahr vermisst haben. Ein Kaltgetränk, ein Eimer Spekulatius und der Rückzug in den Ohrensessel mit dem Fußbänkchen. Die letzte Bastion der Einsamkeit, die es zu verteidigen gilt. So jedenfalls stelle ich mir Sie, das geschätzte Kein-Mucks-Publikum, vor, was mehr über mich als über Sie aussagt. Aber egal, denn wenn Sie Ihren Lieben daheim dieser Tage sagen, ich kann jetzt nicht in die Kirche, ich muss Kein-Mucks hören, dann werden Sie Verständnis ernten und vielleicht noch den ein oder anderen neidvollen Blick. Und wenn Sie dann noch nachschieben, dass in Kein Mucks ein exquisites Weihnachtshörspiel-Fundstück mit Peter Pasetti und Hans Klarin auf Sie wartet, dann werden alle aufhorchen und Sie fragen, wer ist denn das? Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie... Ich erkläre es Ihnen. Am 27. Dezember 1962 sendete der Bayerische Rundfunk um 21.05 Uhr einen herrlichen, kleinen, charmanten Weihnachtskrimi. Und die beiden Helden dieser Geschichte, die sind wohlbekannt. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin Dr. Watson. Sie können vor Dr. Watson ganz offen sprechen, genau wie vor mir. Natürlich, es sind Sherlock Holmes und Dr. Watson aus der Londoner Baker Street 221b, übrigens im Dezember 1889. The Blue Carbuncle, also übersetzt der blaue Karfunkel, gehört zu den 56 Kurzerzählungen von Arthur Conan Doyle, die er für seinen Detektiv Holmes erdacht hat. Und wie jede gute Reihe, egal ob Roman, Film, Serie, Show, Hörspiel, braucht es ein Christmas-Special, um den Legendenstatus zu erreichen. Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. In der Karfunkel-Geschichte geht es zunächst um eine Denksportaufgabe. Doch kurz darauf entwickelt sich eine verzwickte Spurensuche. Mit jeder Frage stoßen wir auf neue Rätsel. Dieses Hörspiel lief über Jahrzehnte immer zu Weihnachten auf irgendeiner Radiowelle. Es gab sogar mehrere Versionen von Der blaue Karfunkel, also unterschiedliche Fassungen aus unterschiedlichen Funkhäusern. Doch nur die aus dem Bayerischen Rundfunk setzte sich durch. Auch weil sie Teil einer Reihe von gleich mehreren Sherlock-Holmes-Radioabenteuern war. Bemerkenswert ist die Besetzung. Allen voran Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Klaus Behrendt als Dr. Watson. Das ist doch nicht etwa... Der blaue Karfunkel, Holmes. Der blaue Karfunkel ist der offizielle Titel dieser Erzählung, die 1892 erstmals erschien. Die nun folgende Funkversion aus München aber trägt den Namen, der hierzulande geläufiger geworden ist. Und dieser Name wird jetzt offiziell angesagt von BR-Stammsprecher Josef Mannert. Alles zu dem Hörspiel, zu den alternativen Versionen und den Beteiligten erzähle ich Ihnen hinterher. Viel Vergnügen. Der Bayerische Rundfunk bringt die Weihnachtsgans. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, von Michael Hartwig. Deutsch von Ruth von Markart und John Leckland. Am Morgen des zweiten Weihnachtstages sprach ich bei meinem Freund Sherlock Holmes vor, um ihm meine Glückwünsche zu überbringen. Er lag, seine Pfeife in Reichweite, in einem purpurroten Morgenrock auf seinem Sofa. Neben dem Sofa stand ein Holzstuhl, auf dessen Lehne ein schäbiger und ramponierter steifer Filzhut aufgehängt war. Ein Vergrößerungsglas und eine Pinzette auf dem Stuhl ließen darauf schließen, dass Holmes an der Arbeit war. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, sind ja nun leider gleich vorbei. Mein lieber Freund, den Platz kommen. Danke. Ich wollte nur einmal vorbeischauen. Aber du bist beschäftigt, wie ich sehe. Nein, nein, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt, nicht ganz ohne Interesse. Wieder eine von diesen harmlosen kleinen Nachforschungen, die für irgendjemand auf 7 Jahre Zuchthaus hinauslaufen, Holmes? Dieses Mal nicht. Nur eine seltsame kleine Begebenheit, wie sie immer wieder vorkommen, wenn 4 Millionen Menschen auf ein paar Quadratkilometern zusammengepfercht leben. Na, dann raus damit. Du kennst doch Peterson, den Portier des Langham Hotels. Aber gewiss, anständiger Kerl. Ja. Diese Trophäe gehört ihm. Der Hut da? Aber mein lieber Watson, schlag doch nicht gleich so einen verächtlichen Ton an. Betrachte ihn bitte nicht als eine abgetragene Kopfbedeckung, sondern als eine Denksportaufgabe. Na schön. Eine Trophäe, sagst du. Wo kommt er denn her? Er machte hier am Weihnachtsmorgen seine Aufwartung in Gesellschaft einer schönen fetten Gans. Ja, welche ohne Zweifel in diesem Augenblick auf Petersons Herd gebraten wird. Was du nicht sagst. Und die Sache hat sich folgendermaßen zugetragen. Um etwa 4 Uhr am Weihnachtsmorgen befand Peterson sich auf dem Heimweg von einer kleinen Feier, wie er es nannte. Und während er die Tottenham Court Road entlang ging, sah er im Schein der Gaslaterne einen mittelgroßen Mann mit einer Gans über der Schulter etwas schwankend auf ihn zukommen. An der Ecke der Gooch Street stieß der Mann auf eine Gruppe von Rowdies. Einer dieser jungen Leute schlug ihm den Hut vom Kopf. Kein Wunder. Der Mann hob seinen Stock, um sich zu verteidigen, und zerschlug dabei das Schaufenster hinter seinem Rücken. Peterson eilte ihm zu Hilfe. Ich hätte dir übrigens sagen sollen, dass Peterson seine Uniform anhatte. Er war nämlich sozusagen immer noch auf dem Heimweg. Ja, und der Schrecken über das zerbrochene Fenster und der Anblick des auf ihn zueilenden riesigen Peterson war offenbar zu viel für die Nerven des armen Kerls. Ja, er ließ die Gans fallen und machte sich aus dem Staub. Und der Hinterlassung seiner Gans? Ja. Die Rowdies hatten sich bei Petersons Erscheinen ebenfalls verzogen. Peterson blieb also Herr des Schlachtfeldes und der Beute, welcher aus diesem schäbigen alten Hut und einer durchaus handfesten Weihnachtsgans bestand. Kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Und was hat er dann getan? Da er nun einmal ein ehrlicher Kerl ist, überlegte er sich, wie er wohl den Eigentümer ausfindig machen könne. Am linken Bein der Gans befand sich eine Karte mit der Aufschrift »Für Mrs. Henry Baker«. Im Futter des Hutes, hier, da kannst du es noch sehen, befinden sich die Initialen HB. Henry Baker. Hm. Aber in London muss es hunderte von Henry Bakers geben. Ja, eben. Peterson hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte. Deshalb hat er mir den Hut und die Gans am Weihnachtsmorgen hierher gebracht. Aha. Ja. Bis heute haben wir die Gans behalten. Aber trotz des Frostwetters, weißt du, wird offenkundig, dass die Verzehrung keinen langen Aufschub mehr dulden würde. Und daher habe ich Peterson geraten, die Gans der Bestimmung aller Gänse zuzuführen, während ich den Hut des unbekannten Herrn behielt, der so um seinen Weihnachtsbraten gekommen ist. Hat er denn nicht inseriert? Nein. Aber du willst dich trotzdem der Sache annehmen? Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. Ja. Gewisse Anhaltspunkte haben wir. Es ist ein recht beredter alter Hut. Ja, die Initialen auf dem Schweißband, meinst du? Das ist aber auch das Einzige, nicht wahr? Ja, nimm die Lupe. Was soll ich damit? Du kennst doch meine Methoden. Mal sehen, was du mir über den Mann sagen kannst, der den Hut getragen hat. Ja, der Name des Fabrikanten ist nicht da. Mit dieser Feststellung kannst du nicht fehlgehen, Watson. Rotes Seidenfutter, aber ziemlich verblichen. Das ist gut, gut, gut. Allgemeiner Zustand des Hutes, abgetragen. Ein paar Risse. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sehr verstaubt, der Filz, und fleckig. Ja, und es sieht aus, als hätte der Besitzer versucht, die abgewetzten Stellen mit Tinte zu übermalen. Ja, großartig, mein lieber Watson. Oh, die Krempe hat 2 kleine Löcher für ein Gummiband, welches nicht mehr da ist. Davon abgesehen, Holmes, würde ich sagen, es ist eine ganz gewöhnliche schwarze Melone, die bessere Tage gesehen hat. Und was schließt du daraus? Ich? Ja, was soll ich daraus schließen? Ach, Watson, du enttäuscht mich. Noch dazu, nachdem du deine Beobachtungsgabe gerade so bewundernswert unter Beweis gestellt hast. Ja, ich weiß nicht recht. Sonst sehe ich eigentlich nichts. Dir fehlt nur der Mut, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Daran habe es immer bei dir, immer. Du hast alles gesehen, aber du scheust dich, die Folgerungen daraus zu ziehen. Ja, dann sei so gut und sage mir, was ich dem Hut hätte entnehmen sollen, Holmes. Also meinetwegen. Es handelt sich um den Hut eines hochintelligenten Mannes, der vor ein paar Jahren auch noch wohlhabend gewesen ist, aber jetzt schlechte Zeiten durchzumachen hat. Früher war er ein vorsichtiger, sorgfältiger Mensch, aber damit ist es jetzt auch nicht mehr weit her. Moralischer Verfall, der Hand in Hand mit dem Finanziellen gegangen ist. Er trinkt wahrscheinlich, ja. Es erklärt auch, warum seine Frau ihn nicht mehr liebt. Mein lieber Holmes, was um Himmels Willen soll das heißen? Aber seine Selbstachtung hat er noch nicht ganz eingebüßt. Ein Mann mittleren Alters, mit leichter grautem Haar. Das Haar hat er sich erst vor ein paar Tagen schneiden lassen und er reibt es sich gern mit Birkenwasser ein. Sonst noch was? Ja, doch. Dass er höchstwahrscheinlich kein Gaslicht in seinem Haus hat. Aber Holmes, du machst dich lustig über mich. Oh, mein lieber Watt, ist es möglich, dass du selbst jetzt, nachdem ich dir diese Ergebnisse mitgeteilt habe, immer noch nicht einsiehst, wie ich darauf gekommen bin? Nein, keine Ahnung. Woher zum Beispiel willst du wissen, dass der Mann intelligent ist? Na, sieh doch nur, was passiert, wenn ich den Hut aufzusetzen versuche. Er geht mir über Ohren und Nase. Kubikraum, Watson, Kubikraum. Ein Mann, dem ein derart großer Hut passt, muss auch in dem Riesenkopf etwas haben, nicht? Ich habe ja gewusst, dass du Witze machst, Holmes. Also dann im Ernst. Also, warum verarmt? Der Hut ist etwa 3 Jahre alt. Er muss seinerzeit einer der ersten mit diesen breiten Krempen gewesen sein, die am Rand etwas aufgebogen sind. Ja. Du hast selbst das ausgezeichnete Futter bemerkt. Ein Hut allererster Qualität. Wenn dieser Mann sich vor 3 Jahren einen so teuren Hut leisten konnte und ihn jetzt in diesem Zustand immer noch tragen muss, dann kann es ihm nicht mehr so gut gehen wie früher. Zugegeben, Holmes. Aber wie war das mit seiner Sorgfalt und dem moralischen Verfall? Hier, das Gummiband. Wie du weißt, Watson, werden Hüte nie mit solchen Gummibändern verkauft. Also müssen wir annehmen, dass dieser Mann extra eines hat anbringen lassen, als Vorsichtsmaßregel gegen den Wind. Aber was ist seither geschehen? Das Gummiband ist gerissen. Er hat es nicht wieder anbringen lassen. Also folglich hält er jetzt nicht mehr so viel auf sich wie früher. Und das ist ein sicherer Beweis moralischen Verfalls. Aber seine Selbstachtung hat er noch nicht völlig eingebüßt. Nein? Na, sieh doch nur, wie er versucht hat, manche der Flecken mit Tinte zu vertuschen. Er hat sich zumindest bemüht. Ja, das muss ich allerdings zugeben. Dass er mittleren Alters ist, ergibt sich ebenfalls aus einer Untersuchung des Futters. Siehst du? All diese angegrauten kleinen Haare, die der Friseur vor kurzem abgeschnitten hat? Natürlich. Und das Birkenwasser. Ja, das kann man riechen. Was haben wir denn sonst noch alles? Dass ihn seine Frau nicht sehr liebt. Jedenfalls hast du das behauptet. Das ist leider wahr, ja. Der Hut ist schon seit Wochen nicht mehr gebürstet worden. Aber der Mann könnte ja Junggeselle sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Er wollte doch die Gans seiner Frau als Friedensgeschenk mit nach Hause bringen. Erinnerst du dich nicht an die Karte am Fuß des Vogels? Du hast auch für alles eine Erklärung, Holmes. Aber wie in aller Welt kannst du aus dem Hut schließen, dass der Mann kein Gaslicht in seinem Haus hat? Na, höchst einfach. Ein Stearinfleck oder sogar 2 auf einem Hut hätten vielleicht Zufall sein können. Aber wenn ich nicht weniger als fünf solche Flecken entdecke, dann sehe ich ihn bereits vor mir, wie er nachts die Treppe hinaufgeht, wahrscheinlich mit dem Hut in der einen Hand und einer tropfenden Kerze in der anderen. Wie dem auch sei, vom Gaslicht kriegt man keine Stearinflecken. Ja, ich muss zugeben, Holmes, das ist alles sehr scharfsinnig, bemerkenswert. Mhm. Aber ein Verbrechen liegt doch gar nicht vor. Ich meine, es handelt sich ja nur um den Verlust einer Gans. Im Grunde ist das doch eigentlich verschwendete Energie. Es gibt Zeiten, mein lieber Watson. Ja, herein. Mr. Holmes. Ah, Peterson. Na, was regen Sie sich denn so auf, Mann? Die Gans, Mr. Holmes. Mr. Watson, die Gans. Was ist mit der Gans, Peterson? Ist sie zum Küchenfenster hinausgeflogen? Ja, sehen Sie sich das an, Sir. Sehen Sie mal, was meine Alte in ihrem Kopf gefunden hat. In dem Kopf der Gans? Donnerwetter. Ein Diamant, Mr. Holmes. Stimmt doch, nicht? Ich habe ihn an der Fensterscheibe probiert. Er hatte das Glas geschnitten, als wäre es Kitt. Ein kostbarer Stein, ohne jeden Zweifel. Mehr als ein kostbarer Stein. Wieso, Sir? Der kostbare Stein schlechthin ist es. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Mr. Holmes. Du solltest es aber wissen, Watson. Ich? Du hast doch sicher das Inserat bemerkt, das in letzter Zeit Tag für Tag in der Seufzerspalte der Times erschienen ist. Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes. Der Fürsten von Wie heißt sie gleich? Der Fürstin von Morcar gehört, kein anderer. Ich habe ihn an seiner Größe und Form sofort erkannt. Haben Sie eine Ahnung, wie viel das Ding wert ist, das Sie da in der Hand haben, Petersen? Ich keinen Schimmer. Ganz Norfen wahrscheinlich. 200 vielleicht. Sie wissen offensichtlich, solche Sachen nicht zu würdigen. Es ist mindestens 20-mal so viel wert wie der darauf ausgesetzte Finderlohn. Finderlohn, Mr. Holmes? Wie viel? 1.000 Pfund. Sie würden mich doch nicht zum Narren halten, Mr. Holmes. Hier ist der Stein. Das ist die Belohnung. Und Sie sind der Finder, Petersen. Sie sind ein gemachter Mann. Sakrament. Nicht zu glauben. Aber hören Sie, wo wollen Sie den Stein gefunden haben? In der Gans, Dr. Watson. In der Gans, von der Mr. Holmes gesagt hat, ich soll sie mir braten und... Ja, ich kenne Ihre Geschichte. Ich habe sie schon gehört, aber sag mal, Holmes, der Stein ist doch aus dem Zimmer der Fürsten im Cosmopolitan Hotel gestohlen worden. Richtig. Von einer Gans? Du liebe Güte, nein, von einem gewissen John Horner, einem Klempner. Ein paar Tage vor Weihnachten musste er in ihrem Zimmer eine lose Stange am Kaminrost festlöten. Ryder, der Zimmerkellner, hatte ihn einige Minuten allein gelassen. So eine Dummheit, den Kerl allein zu lassen. Als er wiederkam, war der natürlich weg und der Schreibtisch aufgebrochen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber Horner ist doch gefasst worden, nicht wahr? Am selben Abend noch. Nur hatte er den Stein nicht mehr bei sich. Ganz recht. Aber er war auch schon vorbestraft, nicht wahr? Wegen Einbruchdiebstahls, ja. Eine hoffnungslose Angelegenheit. Er sitzt in Untersuchungshaft. Aha. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Faden zu finden, der von dem erbrochenen Schmuckkasten zu dem Kopf der Gans in der Tottenham Court Road führt. Glaubst du, dass dieser Henry Baker, der die Gans verlor, etwas damit zu tun hat? Hier haben wir den Edelstein. Er stammt aus der Gans. Die Gans kam von Mr. Henry Baker, dem Mann mit dem schäbigen Hut und all den anderen Eigenschaften, die wir inzwischen ermittelt haben. Also müssen wir uns jetzt dringend auf die Suche nach diesem Herrn machen. Und wie sollen wir das anfangen? Gib mir doch mal ein Stück Papier und einen Bleistift. So, ja? Danke. Ein Inserat für alle Abendzeitungen wie folgt. Gefunden, Ecke Goat Street, eine Gans, schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker wird gebeten, diese Gegenstände heute Abend um 6.30 Uhr in der Baker Street Nummer 221b abzuholen. Ob er das lesen wird? Jeder, der ihn kennt, wird es ihm sagen. Hier, Petersen, vielleicht sind Sie so gut und geben diese Annonce gleich für die Abendzeitung auf, ja? Jawohl, Mr. Holmes. Und was wird aus dem Stein? Den behalte ich. Aber keine Angst, Dr. Watson, ich habe nicht die Absicht, mit Ihrem Finderlohn durchzubrennen. Das spricht nun wieder für dich, Holmes. Und außerdem, Petersen. Ja, Sir? Hier, nehmen Sie dieses Geldstück. Sie sollten eine Gans kaufen und sie herbringen, ja. Schließlich müssen wir ja diesem Mr. Baker einen Ersatz erstatten für die Gans, die Ihre Familie sich gerade zu Gemüte führen will. Jawohl, Mr. Holmes. Also, bis gleich. Lass mich mal den Edelstein genauer ansehen, Holmes. Siehst du, er funkelt und blitzt, Watson. Wundervolles Stück. Und doch ist es ein Brennpunkt des Verbrechens. Ja, so geht es mit jedem wirklich wertvollen Edelstein. Des Teufels Lieblingsköder sind sie. Diese 40 Gran kristallisierten Kohlenstoffs haben bereits 2 Morde. Einen Selbstmord und eine ganze Anzahl von Einbrüchen auf dem Gewissen, ganz abgesehen davon, dass man seinetwegen jemandem Vitriol ins Gesicht geschüttet hat. Ja. Wer hätte das gedacht, dass so ein niedliches Spielzeug so viele Leute an den Galgen liefert und ins Zuchthaus schickt? Ich glaube, ich sperre ihn lieber in meinen Safe ein. Lasse die Fürstin wissen, dass wir ihn haben. Und ich muss jetzt meine Krankenbesuche fortsetzen. Ich kann ja schließlich nicht den ganzen Tag hier sitzen und mit dir plaudern. Nein, Watson, natürlich nicht. Aber heute Abend komme ich wieder. Ich möchte doch sehen, ob sich jemand auf das Inserat meldet. Tu das unbedingt, mein lieber Freund. Ich esse um 7 zu Abend. Es gibt heute, glaube ich, Schnepfen. Angesichts unserer jüngsten Erfahrung werde ich Mrs. Hudson wohl bitten müssen, den Kopf vorher genau zu untersuchen. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Und das, Watson, ist Mr. Henry Baker.

Guten Abend, guten Abend. Wird schon wieder kalt. Ja, kann man sagen. Alles ausverkauft, wie ich sehe. Morgen können Sie 500 haben, Herr. Ich will aber nur eine, und zwar jetzt. Versuchen Sie doch da drüben an dem Stand mit der Petroleumlampe. Da gibt's noch ein paar. Och, wie schade. Sie sind mir extra empfohlen worden. Empfohlen? Ja, von dem Wirt des Alpha beim Britischen Museum. Ach ja, dem habe ich gerade 2 Dutzend geschickt. Das waren ja auch prachtvolle Vögel. Besonders schöne. Wo haben Sie die denn aufgetrieben? Jetzt hören Sie mal, Herr. Was soll denn das eigentlich? Wie bitte? Sagen wir es doch lieber gleich. Ich wollte lediglich wissen, wer Ihnen die Gänse verkauft hat, die Sie dem Alpha geliefert haben. Nichts zu machen. Sag ich nicht. Ich bitte Sie, warum regen Sie sich denn gleich so auf? Ob ich mich aufrege? Sie wären es auch bald satt, wenn Sie dauernd so belästigt würden wie ich. Wer belästigt Sie? Jetzt hören Sie mal, ich zahle gutes Geld für eine Ware und damit hat sich, sollte man meinen. Aber nein, stattdessen heißt es jetzt die ganze Zeit, wo sind die Gänse und wem haben Sie die Gänse verkauft und so weiter und so weiter. Man könnte ja glauben, es wären die einzigen Gänse, die es in der Welt gibt. Wie die sich anstellen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mit den anderen Nachfragen nichts zu tun habe, mein guter Mann. Wenn Sie uns nichts sagen wollen, bitte, dann wird eben nichts aus unserer Wette. Bitte. Wette? Was denn für eine Wette? Ja, ich bilde mir nämlich ein, ich verstehe was von Gänsen und bin auch gern bereit, auf meine Meinung zu wetten. Neulich Abend habe ich ein paar Bissen von einer dieser Gänse gegessen und 5 Pfund gewettet, dass die Gans von einem Bauernhof kommt, auf dem Land. Tatsächlich? Dann sage ich Ihnen gleich, Sie haben Ihre Wette verloren. Aber eine Gans aus der Stadt? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe so ein Leben lang mit Gänsen zu tun gehabt, seit ich krabben kann. Und ich sage Ihnen, alle Gänse, die ich dem Alpha verkauft habe, kommen aus der Stadt. Nein, das lasse ich mir nicht so leicht weismachen. Ich bin bereit, nochmals zu wetten. Mit Ihnen, wenn Sie wollen. Gemacht! Gemacht! Bill! Ja? Bring mir das Kassenbuch raus, aber Dalli! Sofort! Das werden wir gleich haben, Herr Gänsekenner. Einen Augenblick, mal nachschauen. Was wollen Sie denn springen lassen? Ein Goldstück? Ja, wenn Sie sich das leisten können. Ich werde es nicht zahlen, verlassen Sie sich drauf. So, Junge, her damit. Da, Mr. Breckenridge. Ja, danke. Und jetzt verschwinde. Mal sehen. Seite 227, ein bisschen weiter. 247, 48, 249. So. Und was ist die letzte Eintragung hier? Zeigen Sie mal her. Mrs. Oakeshott, Brixton Road. 117, 22. Dezember. 24 Gänse zu 7 Schilling und 6 Pence. Ist die Brixton Road in der Stadt oder auf dem Land? Na, hier in der Stadt natürlich. Besten Dank. Und was steht direkt drunter? Darunter. Verkauft an Mr. Windigate, Alpha Gasthaus, zu 12 Schilling pro Kopf. Das kostet Sie jetzt ein Goldstück. Und das ist noch billig. Sehr lächerlich. Sehr lächerlich. Das hätte ich nie gedacht. Also bitte, bitte, hier haben Sie Ihr Geld. Guten Abend. Guten Abend. Und fröhliche Weihnachten noch allerseits. Gut gemacht, Holmes. Billig eigentlich, wie unser Freund so richtig bemerkte. Ein Glück, dass er gern wettet. Mein lieber Watson, wenn du einen Mann mit solchen Koteletten vor dir hast und mit der rosa Sportzeitung in der Tasche, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass er auf jede Wette eingeht. Komisch, was er da gesagt hat, dass er so belästigt wird. Findest du nicht auch, Holmes? Ja. Oh, es sieht ganz so aus, als wären wir nicht die Einzigen, die sich für das Schicksal dieser Gänse interessieren. Allerdings, angesichts dieser Oh, was geht denn da vor? Horch, Watson. Unser Freund Breckenridge wird anscheinend schon wieder belästigt. Und ich sage Ihnen, ich habe genug von Ihnen und Ihren verfluchten Gänsen. Wenn Sie sich noch mal hier blicken lassen, hätte ich Ihnen den Hund auf den Hals. Dann werden wir ja sehen. Aber ich habe Ihnen doch erklärt, eine davon hat mir gehört und Mrs. Oakeshott sagt, ich soll mich bei Ihnen erkundigen. Meinetwegen können Sie sich beim Kaiser von China erkundigen. Nein, bei Ihnen. Solange Sie nur mich in Ruhe lassen, ich habe es satt. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Watson, das erspart uns womöglich einen Ausflug zur Brixton Road. Los, hinter mir her. Hallo, Sie? Ja, wer sind Sie? Was wollen Sie? Mein Freund und ich haben zufällig gerade Ihre kleine Auseinandersetzung mit angehört. Wir können Ihnen eventuell behilflich sein. Sie? Was wissen Sie denn davon? Mein Name ist Sherlock Holmes. Es gehört zu meinem Beruf, zu wissen, was andere Leute nicht wissen. Oh, aber davon wissen Sie bestimmt nichts. Im Gegenteil, ich kenne die ganze Geschichte. Sie versuchen, eine Anzahl Gänse ausfindig zu machen, die eine gewisse Mrs. Oakeshott in der Brixton Road einem Händler namens Breckenridge verkauft hat. Und der hat sie weiterverkauft an Mr. Windigate vom Alpha-Gasthaus. Dann wissen Sie auch, wo die hingekommen sind. Allerdings. Oh, Sie kommen mir ja wie gerufen. Ausgezeichnet. Und dürfen wir vielleicht erfahren, mit wem wir das Vergnügen haben? Aber selbstverständlich, mein Name ist John Robinson. Nein, Ihren richtigen Namen, wenn ich bitten darf. James Ryder. heiße ich. Ah ja, ja, James Ryder, Zimmerkellner im Cosmopolitan Hotel, wenn ich mich nicht irre, Watson. Sei so gut und hol uns eine Droschke. Gern. Droschke! Hey! Droschke! Hierher! Oh, bitte steigen Sie doch ein, Mr. Ryder. Ich glaube, in einem gemütlichen Zimmer können wir uns besser unterhalten als auf diesem zugigen Marktplatz hier, nicht? Bin auch überzeugt, ich kann Ihnen alles sagen, was Sie zu erfahren wünschen. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Ryder, in dem Korbsessel da. Ja, danke. Sie möchten also wissen, was aus den Gänsen geworden ist? Jawohl, Herr. Oder besser gesagt, aus der Gans, einer weißen Gans mit einem schwarzen Streifen quer über dem Schwanz, wenn ich mich recht erinnere. Ja, erinnern Sie sich denn an diese bestimmte Gans, Herr? Oh ja, ja, genau, genau. Wir hatten sie sogar hier im Zimmer. Hier? Ja, ist ein sehr bemerkenswerter Vogel, wie sich herausstellte. Es wundert mich durchaus nicht, dass Sie sich so dafür interessieren. Er hat noch nach seinem Tod ein Ei gelegt. Das allerschönste und funkelste kleine blaue Ei, das es je gegeben hat. Und Sie haben es? Hier ist es. Das Spiel ist aus, Ryder. Nichts mehr zu machen. Oh, es ist nicht. Ob wir ihm einen Brandy opfern sollten, Watson? Ungern. Aber der wird allem Anschein nach dringend benötigt. So. Bitte, Ryder. Na, jetzt sieht er doch schon wieder ganz menschlich aus. Es geht schon wieder. Freut mich. Danke. Tja, nachdem ich so gut wie alle Trümpfe bereits in der Hand habe, brauchen Sie mir eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Immerhin, Sie können vielleicht noch einige Lücken ausfüllen. Einige Lücken? Ja, also, Catherine Cassequas. Sie hat mir von dem Diamanten erzählt. Ah, die Zofe der Fürstin. Ja, ja, ganz recht. Ah, und die Versuchung war zu groß für Sie, die Chance, plötzlich ein steinreicher Mann zu werden. Ich bin nicht der Erste, dem es so gegangen ist. Ja, ich muss sagen, Ryder, ich muss sagen, Sie sind offenbar ganz begabt für Ihr übles Handwerk. Sie wussten, dass dieser Klempner Horner bereits vorbestraft war. Aus diesem Grunde haben Sie und Ihre Freundin Kassack eine kleine Reparatur im Zimmer der Fürstin erfunden und dann dafür gesorgt, dass Horner zu diesem Zweck geholt wurde, nicht? Und sobald er wieder fort war, brachen Sie den Schmuckkasten auf, schlugen Alarm und ließen den Unglücklichen festnehmen. Ja, ja, genau so ist es gewesen, aber ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen, Herr, noch nie. Und ich tue sie auch nie wieder, das schwöre ich Ihnen, beiden. Ich flehe Sie an, bitte haben Sie Erbarmen, bitte bringen Sie mich nicht vors Gericht, mein Vater und meine Mutter, also nur das nicht. Ja, darüber reden wir später, Ryder. Zunächst möchten wir ganz genau hören, was sich nach dem Diebstahl abgespielt hat. Ja, wie der Stein in die Gans gekommen ist und die Gans auf den Markt. Die ganze, ich sage Ihnen das alles ganz, ganz bestimmt. Also, sobald Horner verhaftet war, wollte ich mit dem Stein verschwinden, noch bevor die Polizei auf die Idee kommen würde, die Hotelangestellten und ihre Zimmer zu durchsuchen. Ich ging also direkt zu meiner Schwester. Meine Schwester, die ist mit einem Mann namens Oakeshott verheiratet in der Brixton Road. Aha. Ja, ja. Und auf dem ganzen Weg, da sah jeder, den ich traf, wie ein Polizist aus oder ein Detektiv. Ich sage Ihnen, der Schweiß stand mir schon auf der Stirn, bevor ich bei meiner Schwester ankam. Und die hat mich gleich gefragt, warum ich so bleich sei. Was konnte ich ihr schon sagen? Ich bin an die frische Luft gegangen, in den Hinterhof hinaus, um zu rauchen. Und überlegte mir, was ich jetzt tun sollte. Und plötzlich bemerkte ich all die vielen Gänse, die da so um mich herum watschelten. Und da kam ich plötzlich auf die Idee, wie ich selbst den besten Detektiv in der ganzen Welt hinters Licht führen konnte. Na. Watson. Ja. Meine Schwester hatte mir nämlich schon vor Wochen versprochen, dass ich mir als Weihnachtsgeschenk eine Gans aussuchen dürfte, die beste von allen. Naja, und da habe ich mir dann gedacht, dann nehme ich eben die Gans da vor mir und gebe ihr den Stein zu fressen. Dann können Sie mein Zimmer auf den Kopf stellen, so oft Sie wollen, bis zum Weihnachtsabend. In der Gans würden Sie den Stein nie vermuten. Sehr raffiniert, das muss ich sagen. Und das haben Sie also getan? Ja, natürlich, jawohl. Jawohl, Herr, das habe ich getan. Ich habe mir eine schöne, fette Gans ausgesucht und sie gefangen. Sie hat auch den Stein sofort geschluckt. Aber dann hat sie angefangen zu flattern und zu kreischen, bis ich sie loslassen musste. Und meine Schwester kam aus dem Haus gestürzt, um zu sehen, was passiert sei. Aber James, was machst du denn mit der Gans da? Ja, du hast doch gesagt, du schenkst mir eine zu Weihnachten, Maggie. Ich wollte nur fühlen, welche die fetteste ist. Ach, die Mühe hättest du dir sparen können. Wir haben dir schon eine ausgesucht. Was habt ihr? Ja, James Gans nennen wir sie. Du, die große Weiße da drüben, siehst du sie? Vielen Dank, Maggie. Das ist sehr lieb von euch, aber wenn es euch nichts ausmacht, dann würde ich lieber die hier nehmen, die ich da gerade in der Hand hatte. Warum denn das? Die andere wiegt mindestens 3 Pfund mehr. Ein wunderbarer Vogel. Wir haben sie extra für dich gemästet. Das macht nichts. Ich nehme lieber die andere, und zwar gleich. Wie du willst. Du musst ja wissen. Na, welche wolltest du denn haben? Die da, die Weiße, die mit dem schwarzen Strich auf dem Schwanz. Da läuft sie, da, die in der Mitte. Na, meinetwegen, aber hilf sie mir fangen. Ja. Komm. Und? So war's, also, Mr. Holmes. Und dann habe ich den Vogel gleich mitgenommen, den ganzen langen Weg bis nach Kilburn. Und als ich dann zu Hause ankam, holte ich mir ein Messer und schnitt sie auf. Hm? Von dem Edelstein keine Spur. Das wundert mich nicht. Und was haben Sie dann getan? Ich bin zu meiner Schwester zurückgerast, so schnell ich konnte. Maggie, wo sind Sie? James, was gibt's denn? Wo ist was? Eure Mastgänse. Ich bin direkt in den Hinterhof gegangen, aber da ist keine einzige mehr. Ach so, die Mastgänse. Ja, wo sind sie? Die hat ein Händler abgeholt, gleich nachdem du weg warst. Alle miteinander? Alle. Aber James, was hast du denn? Wer hat sie gekauft? Breckenridge heißt er, von Covent Garden. Ja, aber was ist denn? Hör zu, Maggie. Du kennst doch die Gans, die ich genommen habe, die Weiße mit dem schwarzen Strich. Ja, und? War da noch so eine, mit einem Strich auf dem Schwanz, meine ich. Ach so, freilich, du, wir haben sie auch nie auseinanderhalten können. Wie Zwillinge waren sie, aber schließlich war es doch egal. Egal? Egal war es. Ich muss die andere Gans finden. Und wenn's mich das Leben kostet. Und? Ich habe versprochen, Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mr. Holmes. Und das habe ich auch getan. Breckenridge hatte alle Gänse verkauft und wollte mir nicht sagen, wo sie hingekommen waren. Heute Abend habe ich es zum zweiten Mal versucht. Das haben Sie ja mit angehört. Ich bin immer ein ehrlicher Mensch gewesen, mein ganzes Leben. Und jetzt bin ich gezeichnet als Dieb. Für immer. Mein Gott. Verschwinden Sie, Rainer. Was? Sie? Verschwinden Sie, habe ich gesagt. Sofort? Sofort! Na, Holmes, du lässt den Verbrecher laufen? Wenn die Sache für Horner bedenklich wäre, hätte ich es mir zweimal überlegt, Watson. Aber dieser Ryder wird nie gegen den Aussagen. Der Fall muss eingestellt werden. Und die Fürsten bekommt ihren blauen Karfunkel zurück. Die Belohnung, die sie Peterson zahlen muss, bedeutet für sie nichts. Und für ihn alles. So profitiert jeder auf seine Weise. Naja, Ryder kaum. Nein. Na, ich halte es für durchaus möglich, dass ich seine Seele gerettet habe. Ja. Er wird der Versuchung nie wieder nachgeben, glaube ich. Ein paar Jahre Gefängnis hingegen hätten ihn wahrscheinlich für den Rest seines Lebens zum Verbrecher gemacht. Er hat doch allen Grund zur Dankbarkeit. Und außerdem ist Weihnachten, Watson, das Fest der Liebe und der Vergebung. Gewiss. Ja, das stimmt, Holmes. Ja. Und uns beiden, dir und mir, mein lieber Watson, hat der Zufall ein höchst ungewöhnliches und eigenartiges Weihnachtsproblem gebracht, dessen Lösung allein uns schon genügend belohnt. Ja, und jetzt sei so gut, drücke auf die Klingel, damit wir uns endlich unserer nächsten Aufgabe widmen können, bei der es sich wieder um einen Vogel handelt. Was? Eine Schnepfe für uns beide? Der Bayerische Rundfunk brachte Die Weihnachtsgans, ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, von Michael Hardwick, Deutsch von Ruth von Markhardt und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Passetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, James Ryder, ein Zimmerkellner, Hans Klarin, Maggie Oakeshott, seine Schwester, Marlies Schönau, Mr. Henry Baker, Harry Hertsch, Windygate, ein Gastwirt, Erwin Faber, Breckinridge, ein Händler, Wolfgang Dörich, Bill, sein Gehilfe, Elmar Wepper, Petersen, Hotelportier, Klaus W. Krause. Musik, Peter Zwetkow, Regie, Heinz Günther Stamm. Die Absage sprach Josef Mannert und dieser vierte von 19 Sherlock-Holmes-Krimis aus dem Bayerischen Rundfunk lief erstmals am 27. Dezember 1962. So, ich habe jetzt auch noch eine ganze Reihe von Sherlock Holmes Festtagsüberraschungen für Sie, denn diese Radiofassung von Die Weihnachtsgans ist nicht die einzige, die es gibt. Sie werden staunen, doch davon später mehr. Na, Watson, was hältst du davon? Es macht dir wohl besonderes Vergnügen, mich derart auf die Folter zu spannen. Das waren noch einmal Klaus Behrendt und Peter Pasetti. In 19 Hörspielfällen und 2 Features war Pasetti als Sherlock Holmes besetzt. Die Serie aus dem Bayerischen Rundfunk lief zwischen 1962 und 68 und brachte die berühmtesten Conan Doyle-Geschichten. Den Hund von Baskerville, Silberstrahl, das getupfte Band oder das Beryl-Diadem. Auch Stars dieser Jahre wie Martin Benrath, Kurt Meisel, Eva Pflug, Gisela Uhlen, Günther Ungeheuer oder Lukas Ammann waren dabei. Dazu noch ganz am Anfang ihrer Karriere etwa Elmar Wepper, wie hier eben in der Weihnachtsgans. Oder auch mal Michael Schanze, immer nur mit wenigen Sätzen. Das ist allerdings hochinteressant. Peter Pasetti war Jahrgang 1916, ein hochgewachsener Schauspieler. Im Nachkriegskino sah man ihn an der Seite von Heinz Rühmann, Hertha Feiler, Peter Alexander oder Hans Albers. Dein Mund verspricht mir Liebe oder Mädchen mit Zukunft hießen seine ersten Erfolge. Ab den späten 50ern begann die Krimiwelle im Kino und Fernsehen. Und Pasetti spielt in der Francis Durbridge-Fernsehserie Es ist soweit. Und auch in einem Edgar-Wallace-Film, Der Hexer. Ja, richtig, Der Hexer. Den ihr nie erwischt habt, der Kommissar nie erwischt. Und dort hatte er einen wunderbaren Rollennamen, Maurice Messer. Ja, ja, Messer. Maurice Messer. Können Sie Inspektor Wemory etwas ausrichten? Sagen Sie ihm, er soll sofort einen Posten nach Camden Crescent 57 schicken. Ich bin sicher, Sie fragen sich nun, was hier los ist. Ich höre Sie sagen, Moment mal, Moment mal. Pasetti ist doch nicht im Hexer dabei. Das waren doch Joachim Fuchsberger und Siegfried Schürenberg. Der Hexer? Ja, der Hexer. Und Heinz Drache, Siegfried Lowitz, Sophie Hardy, René Deltgen, Eddie Arendt und Margot Troger. Ja, richtig, die spielten im berühmten Der Hexer Kinofilm von 1964 mit. Aber schon 1963 erschien ein Hexer Fernsehfilm. Und in dem wird Peter Pasetti langsam irre. Haben Sie Angst? Angst? Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor dem Hexer. Ein Fernsehspiel, das wie ein Theaterstück aussah, doch das im Gegensatz zum Kinofilm leider verblasste. Peter Pasetti spielte weiter in Radio und Fernsehen und dazu synchronisierte er auch. Etwa Humphrey Bogart in Wir sind keine Engel, Gary Cooper in Wem die Stunde schlägt oder Joseph Cotten in Citizen Kane. Die Gans, Mr. Holmes. Mr. Watson, die Gans. Was ist mit der Gans, Peterson? Sehen Sie sich das an, Sir. Zurück zu unserem Hörspiel. Das ist noch einmal der Weihnachtsgansfinder Patterson und ich verehre diese Stimme. Und man kennt sie vorwiegend aus deutschen Synchronfassungen. Ein Diamant, Mr. Holmes. Stimmt doch, ne? Das ist der Schauspieler mit dem unauffälligen Namen Klaus W. Krause. Und den kennen Sie als deutsche Stimme von Fernandell in der Don Camillo-Serie oder als Miraculix aus den frühen Asterix-Zeichentrickfilmen oder als Butler Edgar aus Aristocats. Sie würden mich doch nicht zum Narren halten, Mr. Holmes. Und Klaus W. Krause sprach im Grunde immer Jean Gabin. Sie sind kein Lebenskünstler, Miss Ray, und Sie leben auch gar nicht. Ihr Geld lebt. Sie selbst sind ein Gespenst. Baldwin, das Nachtgespenst, der arme Irre, ne? Hier spielte Jean Gabin in Balduin das Nachtgespenst, 1968 an der Seite von Star-Komiker Louis de Funès. Klaus W. Krause, eine Stimme, die für mich wie der Inbegriff eines dicken Wichtigtuers mit Schnurrbart und Zigarre klingt, aber der wirkliche Klaus W. Krause sah überhaupt nicht so aus. Und wir, Mr. Holmes, sind Ihnen wieder einmal sehr zu Dank verpflichtet. Ja, und Krause spielte in gleich mehreren Sherlock-Holmes-Radiokrimis aus München mit. Ein Schauspieler jedoch, der gewissermaßen mit dem Bayerischen Rundfunk verheiratet war, der seit 1949 in nahezu jedem Radiohörspiel dabei war, sich dort in die Herzen unzähliger Kinder klabauterte, der in bajuwarischen Traditionssendungen von Polizeiinspektion 1 bis zum Komödienstadel zu sehen war, dieser Schauspieler war nur ein einziges Mal bei Sherlock Holmes zu Gast. Da kam ich plötzlich auf die Idee, wie ich selbst den besten Detektiv in der ganzen Welt hinters Licht führen konnte. Und natürlich spreche ich von Hans Clarin. Ich habe versprochen, Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mr. Holmes. Und das habe ich auch getan. Hans Clarin wäre 2024 95 Jahre alt geworden. Er war Schauspieler, Synchronsprecher, Kino- und Fernsehstar. Und, machen wir es kurz, er war der Pumuckl. Ich bin ein Kobold. Ein fürchterlicher Kobold. Der lustige Pumuckl, inzwischen ein bayerischer Nationalheld. Wie bin ich denn gleich am allerfürchterlichsten? Da muss ich jetzt mal schnell nachdenken. Ah ja, ja, wenn ich alles hinunterwerfe. So, zuerst mal die Nagelschachtel. Es war und ist die Kinderfunkserie des BR. Meister Eder und sein Pumuckl von Alice Kaut. 1962, im gleichen Jahr wie die Weihnachtsgans, lief das erste Hörspiel. Hans Clarin war von Anfang an der kleine Kobold Pumuckl, der bei einem Schreinermeister hauste und den verrückt machte. Jetzt muss wieder das Verstecken losgehen. Was verstecke ich denn gleich? Die Schlüssel. Ja, das ist immer sehr ärgerlich für einen Menschen, wenn er Schlüssel suchen muss. Wo sind denn die Schlüssel? Hallo, ihr dummen Schlüssel! Nicht ich will euch suchen, sondern Meister Eder soll euch suchen. Mit Meister Eder wird am ehesten der Schauspieler Gustl Beierhammer verbunden. Ganz zu Anfang in den 62er Folgen, von denen kaum noch welche erhalten sind, war es Franz Fröhlich. Doch in den meisten Folgen der BR-Hörspielreihe hörte man Alfred Pongratz. Ich gehe jetzt so schnell. Ich bleibe nicht alleine mit einer Katze in der Küche. Ja, ist mir auch lieber. Und hier der direkte Vergleich. Nochmal schnell Hans Clarin in der Weihnachtsgans. Maggie, wo sind Sie? Wo ist was? Eure Mastgänse. Aber schließlich war es doch egal. Egal? Egal war es. Ich muss die andere Gans finden. Und wenn's mich das Leben kostet. Ach, wundervoll. Und ein bisschen Pumuckl ist hier schon zu erkennen. Seit 1951 stand Clarin in München auf der Theaterbühne. Als Zwerg Nase war er 53 in einem Märchenkinofilm zu sehen. 54 sprach er Baktus in der deutschen Fassung des norwegischen Zahnputzpuppenfilms Karius und Baktus. In das Wirtshaus im Spessart und das Spukschloss im Spessart war er dabei. Oder wieder 1962 neben Heinz Rühmann, hier in Max, der Taschendieb. Du glaubst, dass ich ein Schmuh bin, Max, nicht wahr? Ehrenwort. Bin ich auch, weiß ich. Aber eines Tages, verstehst du, da werdet ihr alle staunen. Staunen werdet ihr. Und wenn Hans Clarin mal nicht mit Lieselotte Pulver, Hans Sönker, Gerd Fröber oder Hildegard Knee vor der Kinokamera stand, dann sang er sogar hin und wieder. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Ja, das ist auch schön. Weiter geht's. Im Januar 1960 kam eine amerikanische Fernsehserie nach Deutschland. Sie war Teil des damaligen Krimiserienuniversums von Warner Brothers. Schon 1958 war sie in den USA gestartet und der Titel lautete dort wie hier 77 Sunset Strip. Wenn ich nicht schon morgens weiße Mäuse sehe, bist du Cookie. Stimmt genau. Und wer bist du? Ich brauch's für den Grabstein. Und wenn du Lust hast, kannst du mich Keksi nennen, Kollege. Die Figur Cookie aus 77 Sunset Strip, im US-Original der Schauspieler Edward Burns. Und der wurde damals zum Teenager-Idol, in der deutschen Synchronfassung natürlich mit der Stimme von Hans Clarin. Na, immerhin ist es meine Stimme. Nee, das ist meine Stimme. Nur 61 von 206 produzierten Folgen kamen ins deutsche Fernsehen. Aber es reichte, um Clarin noch bekannter zu machen, als er es ohnehin schon war. Und um der Stimme des Cookie auch ein Lied zu widmen, hören Sie sich das mal an. Wo gibt es einen Mann, der so spricht wie Cookie? Mit dir möchte ich mal rosa Pampelmusen essen. Und Herzen brechen kann, ganz genau wie Cookie. Alles im Dienst der internationalen Verständigung. Cookie Boy, ich bleib dir treu. Auf Wiedersehen. Brauchst du einen Assistenten? Postkarte genügt, komme sofort. 1962. Cookie, ein Lied mit Gitta Lind von Martin Böttcher. Mit flotten Sprüchen in Hans Clarins kieksender 77 Sunset Strip Stimme. Die Single mit dieser Aufnahme ging damals vielfach über den Ladentisch der Schallplattengeschäfte. Hier spricht Edgar Wallace. Die Kisten sind eben angekommen, Boss. Okay. Es geht um das Geheimnis von Zimmer 13. Zweimal durfte Hans Clarin in der Edgar-Wallace-Kinoserie der 60er mitmachen. Hier wieder mit Cookie-Keeks-Stimme in Zimmer 13 von 1964. In Pippi-Langstrumpf-Filmen war er dabei und in Pepe der Paukerschreck. 1969 bekommt er die zweite große Kinderhörspielrolle neben seinem Pumuckl. Und die heißt selbstverständlich Hui Bu, das Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hui Bu, eine der ältesten Schallplattenserien des Hamburger Kinderlabels Europa, immer zu erkennen an Hans Pätsch. Nach dem Ende der Pumuckl-Serie des Bayerischen Rundfunks wird Hans Clarin zum lustigen Schlossgespenst. Hui Bu, dem würde ich's aber zeigen. 23 Folgen von Hui Bu mit ihm hat es gegeben. Auch die Pumuckl-Geschichten werden in den 70er Jahren noch einmal ganz neu aufgenommen und auf Platten und Kassetten verkauft. Man hatte zu dieser Zeit völlig vergessen, dass Hans Clarin auch eine tolle Erzählerstimme besaß. Er wurde der kleine Mann genannt und schlief in einer Streichholzschachtel. Eigentlich hieß er ja Mäxchen Pichelsteiner, doch das wussten die allerwenigsten. Diese Tonaufnahme stammt von 1967 und diese Sätze waren meine erste akustische Begegnung mit Hans Clarin. Mäxchens Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und sogar die Ur-Ur-Urgroßeltern stammten alle miteinander aus dem kleinen Dorf Pichelstein, bekannt durch seinen Turnverein. Der kleine Mann von Erich Kästner, als Hörspiel erschienen bei Polydor, wer immer das noch kennt. Ich bekam Der kleine Mann irgendwann in den 70ern als Kassette geschenkt. Und es brauchte sehr, sehr lange, bis ich verstand, dass Clarin nicht nur der Erzähler dieses Hörspiels war. Ich möchte in die Schule gehen, Jokus. Ich bin jetzt 7 Jahre alt, da gehen doch alle Kinder in die Schule. Aber wir reisen doch durch die ganze Welt. Da müsstest du alle paar Wochen in eine andere Schule gehen. Das kann ich ja. Hans Clarin war nämlich auch Der kleine Mann, höchstpersönlich. Hier spielt er zusammen mit Lukas Ammann. Das geht nicht. Aber ich muss doch lesen und schreiben lernen. Ja, ich kann fast alles immer noch mitsprechen. Die 70er Jahre waren fast vorbei. Hans Clarin war noch Erzähler in der Puppentrickserie Die Mumins. Und vor denen habe ich mich immer gegruselt. Und dann kommen die 80er. Und seine älteste Kinderrolle erfährt ein erstes Comeback. Die richtige Pumuckl-Stimme aber, die er von Schallplatten und Kassetten kennt, die spricht der Schauspieler Hans Clarin. Pumuckl muss jetzt also noch seine richtige Stimme kriegen. Und das nennt man Synchronisieren. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Ab 1982, also 20 Jahre nach der Radiopremiere, produziert der Bayerische Rundfunk neue Pumuckl-Folgen. Diesmal als Fernsehserie. Der Kobold wird als Trickfigur in Realszenen eingesetzt. Und dafür werden die Darsteller der Hörspielfolgen reaktiviert. Hinter der Glaswand, da sitzen die Schauspieler Gustl Beyerhammer und Hans Clarin vor ihren Mikrofonen. Auf der Leinwand werden ihnen die Schleifen vorgeführt und sie sprechen dazu. Hihi, schau mal, was ich gefunden habe! Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu Straußen zurück. 52 halbstündige Pumuckl-Folgen entstehen bis 1988. Eine Sitcom für Kinder, wenn man so will. Bekannte Volksschauspieler sind dabei, wie etwa Ernie Singerl, Helmut Fischer, Willi Harlander, Georg Thomalla, Iris Berben oder Helga Feddersen. Und auch die Pumuckl-Hörspiele werden wegen des großen Erfolgs noch einmal ganz neu mit Beyerhammer als Meister Eder aufgenommen. Clarin hat manche der Skripte in 25 Jahren dreimal eingesprochen. Seit 2001 litt er zunehmend an Stimmbandproblemen und wurde chronisch heiser. Hier hören wir ihn einmal, deutlich verändert in einem Interview aus dieser Zeit, zu den Anfängen des Pumuckl. Hans Clarin. Was ist ein Kobold? Wie spricht ein Kobold? Na, ich sagte, also ich probiere jetzt einfach mal was. Und dann habe ich also diese etwas krächzende, schreiende Stimme drauf gemacht und das Zeug wurde dann gesendet. Und es war gleich am Anfang, von Anfang an, ein Riesenerfolg. Und der Erfolg hält an. 40 Jahre sprach Hans Clarin den Pumuckl und er spricht ihn, wenn man so will, immer noch. 2005 starb Hans Clarin mit 75 Jahren, doch 2022 entstehen tatsächlich neue Geschichten vom Pumuckl. RTL lässt eine Staffel mit 13 Folgen für sein Streaming-Portal produzieren. Diesmal ist Florian Brückner als Florian Eder, der Neffe des Meisters Franz Eder, zu sehen. Und der Pumuckl erklingt gleich doppelt. Der Kabarettist Maxi Schaffroth ist die offizielle neue Stimme des Kobolds, aber tatsächlich gibt es alternativ eine zuschaltbare Hans-Clarin-Variante, die per künstlicher Intelligenz in Deepfake-Technologie erzeugt wurde. Sprachsynthese nennt man dieses Verfahren. Und tatsächlich ist der Effekt verblüffend, wie überhaupt die ganze Pumuckl-Serie den Geist der alten Idee von Alice Kaut wunderbar und mit großer Eleganz weitererzählt. Doch wir springen wieder 60 Jahre zurück. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, sind ja nun leider gleich vorbei. Mein lieber Freund, im Platz kommen. Danke. Ja, das ist noch einmal der Anfang unseres Die Weihnachtsgans-Hörspiels aus dem Bayerischen Rundfunk. Und dieses Sherlock-Holmes-Abenteuer war damals so beliebt, dass gleich mehrere ARD-Anstalten zugriffen. Hier ist der Südwestfunk. Der blaue Karfunkel oder Die Weihnachtsgans. Ein Ausschnitt aus dem gleichen Jahr, 1962. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, gleichfalls, mein lieber Freund, komm, nimm Platz. Danke, ich wollte nur mal vorbeischauen. Gleicher Text, andere Inszenierung, andere Darsteller. Wieder besucht Watson seinen Freund Holmes am zweiten Weihnachtstag und lässt sich vorführen. Aber Holmes, du machst dich lustig über mich. Mein lieber Watson, ist es möglich, dass du selbst jetzt, nachdem ich dir diese Ergebnisse mitgeteilt habe, immer noch nicht einsiehst, wie ich darauf gekommen bin? Nein, keine Ahnung. Das hier sind Günther Sauer und Friedrich von Bülow als Holmes und Watson in der Südwestfunk-Fassung. Einen interessanten Unterschied aber gibt es. Achtung, Auftritt Patterson. Sehen Sie mal, was meine Alte im Kropf der Gans gefunden hat. Donnerwetter, lieber Gott. Der Gänsefinder Patterson spricht hier vom Kropf der Gans. In der BR-Version wandert der Diamant in den Kopf des Tieres. Interessant. Doch, wir haben noch eine Vergleichsmöglichkeit. Heute die Episode Der blaue Karfunkel. 1965. Auch der Saarländische Rundfunk macht eine eigene Fassung der Weihnachtsgans. Und so geht es los. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, mein lieber Freund. Komm, nimm Platz. Gleicher Text, andere Inszenierung, andere Darsteller. Wieder besucht Watson seinen Freund Holmes am zweiten Weihnachtstag und lässt sich vorführen. Großartig, mein lieber Watson. Und was schließt du daraus? Ich? Das hier sind Alexander Kerst und Heinz-Leo Fischer als Holmes und Watson in der Fassung des Saarländischen Rundfunks. Einen interessanten Unterschied aber gibt es. Achtung, Auftritt Patterson. Sehen Sie sich das mal an, was meine Alte in ihrem Kopf gefunden hat. Also, ich meine, im Kopf von der Gans gefunden hat. Der Gänsefinder Patterson spricht hier wieder vom Kopf der Gans, wie in der BR-Version, aber anders als in der SWF-Fassung. Da wandert der Diamant in den Kropf des Tieres. Und Kropf ist tatsächlich richtig. So steht es im konendeutschen Originaltext. Seltsam. Die Fassung aus dem Saarländischen Rundfunk hat übrigens eine unwesentliche, aber interessante Änderung vorgenommen. Und zwar bei der Figur des Markthändlers Breckenridge. Warum ich mich aufrege? Sie wären es auch bald satt, wenn Sie dauernd so belästigt würden wie ich. Ja, der Markthändler Breckenridge ist eine Frau. Das hier ist Stella Giese in der Rolle der Markthändlerin Breckenridge. Stattdessen heißt es jetzt die ganze Zeit, wo sind die Gänse und wem haben sie die Gänse verkauft und so weiter und so weiter. Doch wir wären nicht kein Mucks, wenn wir nicht noch eine Vergleichsmöglichkeit hätten. Achtung! Der geheimnisvolle Fall der Weihnachtsgans. Ein Hörspiel von Michael Koser nach einer Geschichte von Conan Doyle. Der Rias Berlin nahm 1972 eine vollkommen eigenwillige Fassung der Weihnachtsgans auf. Das merken Sie schon an der Titelansage und dieser Musik hier. Was wissen Sie über Gänse, Watson? Über was? Gänse. Ah, Sie denken an Weihnachten, Holmes. Das sind Gerd Hauke und Klaus Herm als Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und hier wird die Geschichte ein wenig anders erzählt. Nicht Mr. Patterson, sondern Watson findet den Hut von Mr. Baker. Ich weiß nicht. Hier ist meine Lupe. Sie kennen meine Methoden. Wenden Sie sie an. Kleine Pause. In diesem Hörspiel gibt es seltsamerweise kaum Geräusche und die Spielanweisungen im Skript werden mitgelesen. Tür geht auf. Mrs. Hudson stürzt aufgeregt ins Zimmer. Die ganze Aufnahme wirkt wie eine Leseprobe, eine Mumblecore-Anmutung. Da Sie die Gans nun schon ausgenommen haben, Mrs. Hudson, werden wir sie uns morgen Mittag zu Gemüte führen. Sie können gehen. Mrs. Hudson ab, Tür zu. Ja, es klingt, als habe der sonst so wunderbare Schauspieler Gerd Hauke hier lediglich eine Tonprobe am Mikrofon angeboten. Tür klappt. Watson kommt zurück. Ja, wenn das wenigstens die ganze Zeit so weiterginge, aber nein. Sobald der unglückliche James Ryder ins Spiel kommt, klingt es wieder vertraut. Das ist sie nicht. Nicht die, die ich ausgesucht hatte. Unmöglich. Wenn schon, Gans ist Gans. Die ist doch auch ganz schön. Wo ist meine Gans, die mit den schwarzen Federn? Ein Gastauftritt des damals vielbeschäftigten Berliners Peter Schiff ist das. Doch wenn man gerade denkt, es wird besser... Kleine Pause. Da Sie es sowieso schon wissen, kann ich es auch zugeben. Ja, ich habe den Karfunkel gestohlen und Horner belastet. Ja, Potzblitz, so schafft man Knalleffekte. Das ist die Twilight Zone-Version der Weihnachtsgans, vermute ich, als Satire in den RIAS-Archiven ausgewiesen, mit sonst tadellosen Berliner Rundfunk- und Fernsehveteranen besetzt, die offenbar von der Regie vorher auf Valium gesetzt wurden. Zu diesem Stück ist kein Sendedatum bekannt. Womöglich ist es nie gesendet worden. Vielleicht ist es auch nur ein unfertiges Fragment. Und wenn das der Fall ist, dann scheint es gar nicht mehr so seltsam, dass die unbekannt gebliebenen Macher dieser Tür-klappt-kleine-Pause-Version am Schluss der Aufnahme I'm Dreaming of a White Christmas vollkommen ausspielen. Und als ich beim ersten Abhören dachte, alles sei vorbei, kam ganz am Ende, weit nach dem Abspann, sogar noch dies hier. Das ist kein fauler Witz von mir, das war wirklich hintendran. Ganz ehrlich, wenn Edith Hanke zu diesem Georgel noch die Brüder Karamasow in voller Länge vorgelesen hätte, ich hätte mich nicht weniger gewundert. Aber es ist ja Weihnachten. Außerdem ist Weihnachten, Watson, das Fest der Liebe und der Vergebung. Genau, und die letzten Worte dieser festlichen Podcast-Folge hat nun zu Recht wieder Peter Pasetti als Sherlock Holmes. Dir und mir, mein lieber Watson, hat der Zufall ein höchst ungewöhnliches und eigenartiges Weihnachtsproblem gebracht, dessen Lösung allein uns schon genügend belohnt. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielklassikern und weiteren Fundstücken aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag eine neue Ausgabe. Die wundervollen Sherlock-Holmes-Krimis aus dem Bayerischen Rundfunk haben ihren eigenen Podcast. Sollten Sie also nach der Weihnachtsgans noch mehr historische Fälle lösen wollen, so ist das gar kein Problem. Jede Folge bietet eine in sich abgeschlossene Geschichte. Und Der Hund von Baskerville, eine der berühmtesten Conan Doyle-Erzählungen, die ist gerade ganz frisch in den Podcast dazugestellt worden. Und verpassen Sie bitte auch nicht Der Mann mit der Hasenscharte und Sherlock Holmes macht ein Experiment und Silberstrahl und Der goldene Klemmer, ach was weiß denn ich alles. Die Hörspiele sind wundervoll und alle mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören und frohe Weihnachten.